Erster, die Israeliten zogen von Elim weg. Sie kamen in die Wüste Sin. Diese Wüste lag zwischen Elim und Sinai. Es war der 15. Tag des 2. Monats. Sie waren aus Ägypten gekommen. Zweiter, die Israeliten beschwerten sich bei Mose und Aaron. Das war in der Wüste. Dritter, die Israeliten sagten zu Mose und Aaron, wir wollten lieber in Ägypten sterben. Dort hatten wir genug Fleisch und Brot. Ihr habt uns in diese Wüste gebracht. Hier werden wir alle hungern. Vierter, Jahwe sagte zu Mose, ich lasse Brot vom Himmel fallen. Die Leute sollen jeden Tag sammeln. Ich will sehen, ob sie meinen Regeln folgen. Fünfter, am sechsten Tag sollen sie doppelt so viel sammeln. Sie sollen es dann zubereiten. Sechster, Mose und Aaron sagten zu den Israeliten, heute Abend werdet ihr sehen. Jahwe hat euch aus Ägypten geführt. Siebte, morgen früh werdet ihr Jahwes Herrlichkeit sehen. Er hat eure Klagen gehört. Ihr beschwert euch nicht über uns. Ihr beschwert euch über Jahwe. Achter, Mose sagte, Jahwe gibt euch abends Fleisch. Er gibt euch morgens viel Brot. Jahwe hat eure Klagen gehört. Ihr beschwert euch nicht über uns. Ihr beschwert euch über Jahwe. Neunter, Mose sagte zu Aaron, sagt den Israeliten, kommt vor Jahwe. Er hat eure Klagen gehört. Zehnter, Aaron sagte es den Israeliten. Sie schauten in die Wüste. Jahwes Herrlichkeit erschien in einer Wolke. Elfter, Jahwe sprach zu Mose. Zwölfter, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Sag ihnen, heute Abend gibt es Fleisch. Morgen früh gibt es genug Brot. Dann werdet ihr wissen, ich bin Jahwe, euer Gott. Dreizehnter, am Abend kamen viele Wachteln. Sie fielen ins Lager. Am Morgen war viel Tau um das Lager. Vierzehnter, der Tau verschwand. Dann lag etwas Feines auf dem Wüstenboden. Es war wie kleine Körner. Fünfzehnter, die Israeliten sahen es. Sie fragten, was ist das? Sie wussten es nicht. Mose sagte, das ist das Brot von Jahwe. Sechzehnter, Jahwe hat gesagt, sammelt davon. Jeder soll genug für sich sammeln. Ein Gomer pro Person. Sammelt nach der Zahl der Leute im Zelt. Siebzehnter, die Israeliten taten das. Manche sammelten viel, manche weniger. Achtzehnter, sie maßen es mit einem Gomer. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Jeder hatte genug für sich. Neunzehnter, Mose sagte ihnen, niemand soll etwas für morgen aufheben. Zwanzigster, aber sie hörten nicht auf Mose. Einige hoben etwas auf. Es bekam Würmer und wurde schlecht. Mose wurde wütend auf sie. Einundzwanzigster, sie sammelten es jeden Morgen. Jeder nahm, was er brauchte. Wenn die Sonne heiß schien, schmolz es. 22. Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel. Es waren 2 Gomer pro Person. Die Anführer gingen zu Mose. Sie erzählten es ihm. 23. Mose sagte, Jahwe hat gesagt, morgen ist Ruhetag. Es ist ein Sabbat für Jahwe. Backt und kocht heute, was ihr wollt. Hebt den Rest für morgen auf. 24. Sie hoben es für den nächsten Tag auf. Sie taten, was Mose sagte. Es wurde nicht schlecht. Es bekam auch keine Würmer. 25. Mose sagte, esst heute davon. Heute ist Sabbat für Jahwe. Heute werdet ihr draußen nichts finden. 26. 6 Tage sollt ihr sammeln. Am siebten Tag, am Sabbat, gibt es nichts. 27. Am siebten Tag gingen einige Leute sammeln. Aber sie fanden nichts. 28. Jahwe sagte zu Mose, warum folgt ihr meinen Regeln nicht? Wie lange wollt ihr das noch tun? 29. Jahwe gibt euch den Sabbat. Darum gibt er euch am sechsten Tag Essen für 2 Tage. Bleibt zu Hause. Niemand soll am siebten Tag sein Haus verlassen. 30. Das Volk feierte am siebten Tag. 31. Die Israeliten nannten es Manna. Es war weiß wie Koriander. Es schmeckte wie Kuchen mit Honig. 32. Mose sagte, Jahwe befiehlt, bewahrt einen Gomer Manna auf. Es soll für alle Zeiten sein. So sehen Sie das Essen. Ich gab es euch in der Wüste. Ich führte euch aus Ägypten. 33. Mose sagte zu Aaron, nimm einen Krug. Fülle einen Gomer Manna hinein. Stelle ihn vor Jahwe. Es soll für alle Zeiten aufbewahrt werden. 34. Jahwe hatte es Mose gesagt. Aaron stellte den Krug vor die Lade. Dort sollte er bleiben. 35. Die Israeliten aßen Manna. Sie aßen es 40 Jahre lang. Sie aßen es, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie kamen bis zur Grenze von Kanaan. 36. Ein Gomer ist ein Zehntel von einem Epher.